Es ist vollbracht. Gottlob, es ist vollbracht. Mein Heiland nimmt mich auf bei Jesu Kreuz mit tausend Freuden. Ich sehnte mich, von hier zu scheiden. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Fahr hin, o Welt, ihr lieben gute Nacht. Lauf und alle Not, die mich betroffen, wohl mir, ich seh den Himmel offen. Es ist vollbracht, es ist.